Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition. Hallo und herzlich willkommen zum Immer härter Podcast, der ab heute bis zum Ende der Weltmeisterschaft in einer speziellen WM-Edition erscheinen wird. Mein Name ist Jörn Lange, mir gegenüber steht der Kollege Yannick Höppner. Hallo Yannick, du hast dankenswerterweise direkt den richtigen Snack mitgebracht, habe ich gesehen. Besten Dank dafür schon mal. Ja, vor uns steht ein bisschen russisch Brot, für alle, die es nicht sehen können, einmal zum Hören. Raschel. So, man will sich ja vorbereiten auf die WM in Russland. Sehr richtig, sehr richtig. Wir haben uns in der Vorbereitung gedacht, es wäre sehr nett, neben unserem Angebot in der Morgenpost und bei Morgenpost Online noch ein Audioformat anzubieten. Den Immer härter Podcast kennt ihr schon aus unserer wöchentlichen Bundesliga-Berichterstattung. Jetzt zur WM wird er in etwas anderer Form erscheinen. Yannick, klär doch mal auf. Genau, wir werden das Format ein wenig abändern, und zwar werden wir öfter erscheinen, was die Hörer sicherlich freut, allerdings etwas kürzer. Und zwar kommen wir montags bis freitags um 6 Uhr früh schon mit einem täglichen WM-Podcast, der 11 Minuten lang wird. Das werden quasi unsere 11 des Tages, kann man so sagen. Und erzähl doch mal, was wir darin machen wollen. Naja, vielleicht erstmal zur Crew. Also neben uns beiden werdet ihr auch den Kollegen Michael Färber hören, den ihr aus der Rubrik Nachspielzeit kennt. Und aus dem Intro. So, aus dem herrlichen Intro. Well done, Färbi. Wir haben den Kollegen Jörn Mein als Korrespondenten in Russland. Den werden wir immer mal wieder dazuschalten und er wird uns ein paar Eindrücke von vor Ort schildern. Und natürlich steigt auch Mr. Immer härter himself im Laufe des Turniers ein. Uwe hat momentan noch Urlaub, ist aber dann, glaube ich, ab nächster Woche dabei. Genau, ja, dazu ist noch zu sagen, wir erscheinen auf den Plattformen so wie immer, also auf Soundcloud, iTunes etc. Und neu hinzugekommen ist Spotify. Yes. Und sag's bitte noch einmal, damit es sich einbrennt, wann sind wir zu hören? Montags bis freitags ab 6 Uhr früh. Also ihr könnt schon auf dem Weg zur Arbeit alles Wesentliche und Wichtige über die WM wissen. Mit Immer härter. So, steigen wir mal ein. Yannick, heute beginnt die WM. Wie groß ist deine Vorfreude und worauf freust du dich am meisten? Ja, so wie das bei so großen Turnieren immer ist, lässt die Vorfreude lange auf sich warten, bis das Turnier tatsächlich dann kurz bevorsteht. So ist es bei mir in diesem Fall auch. Und ich freue mich besonders auf die kleinen Geschichten und großen Außenseiter, kann man sagen. Also auf die Dinge, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass wir sie im Laufe der WM erzählen werden. Ich hoffe, dass es ein ähnlich fröhliches und buntes Fest wird wie in Brasilien vor 4 Jahren. Was erwartest du denn? Ach, ich muss sagen, ich freue mich aufs Turnier, freue mich auch, dass es jetzt endlich losgeht. Wir sind ja als Sportredakteure auch immer in so einer gewissen Vorstartspannung, sage ich mal. Mir geht es ähnlich. Ich mag die kleinen bunten Geschichten, die Außenseiter-Stories, das ist immer herrlich. Auf der anderen Seite stehe ich genauso auf die epischen Schlachten, die wir dann irgendwann im Turnier Verlauf hoffentlich erleben, so das große Duell Ronaldo-Messi, was irgendwie aufeinander zusteuert, oder eben die großen Namen, die sich dann irgendwann zwangsläufig begegnen werden, hoffentlich. Ansonsten haben wir jetzt schon einen Tag vor dem Turnierstart einen richtigen Knaller, schon bevor es losgegangen ist. Es gibt News aus Spanien. Das kann man wohl sagen, ja. Spanien hat kurzerhand seinen Trainer entlassen, einen Tag vor der WM, das ist ein Knaller, den es so, glaube ich, noch nie gegeben hat. Auslöser war, dass Real Madrid seinen neuen Cheftrainer bekannt gegeben hat, der bis heute Vormittag noch spanischer Nationaltrainer war. Genau, Julen Lopetegui ist nicht mehr. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Also wenn Real Madrid ruft, sagt man als Trainer wahrscheinlich nicht nein. Aber das Timing ist natürlich also absurd, grotesk, schlecht. So kurz vor Turnierstart die Katze da aus dem Sack zu lassen, ich weiß nicht, ob es seine Schuld ist, ob es die Schuld von Real Madrid ist. Fakt ist, der Verbandspräsident hat sich hintergangen gefühlt, hat die Reißleine gezogen. Es gibt offenbar keine Vertrauensbasis mehr. Und die Spanier gehen plötzlich ohne ihren Cheftrainer ins Turnier. Ja, wahnsinnig kurios. So wie ich es gelesen habe vorhin, war es so, dass Real Madrids Präsident es zuerst Sergio Ramos gesteckt hat. Und ist erst dann bei der Nationalmannschaft durchsickerte und das Vertrauensverhältnis scheint dermaßen zerrüttet, dass eine Zusammenarbeit auch für die nächsten 4 Wochen eben von Verbandsseite aus nicht möglich erscheint. Man stelle sich vor, Herr Grindel sagt, Herr Löw, ich sehe keine Perspektive mehr. Einen Tag vor Turnierstart beenden wir das Ganze hier mal. Thomas Schneider übernehmen sie. Herrlich. Naja, im Internet gab es natürlich in Windeseile jede Menge Gerüchte, wer wohl die Nachfolge übernehmen könnte. Du hast, glaube ich, einen ganz besonders kreativen Eintrag gefunden. Ja, kurz vorab, wir haben natürlich in diesem neuen WM-Podcast-Format auch einen neuen Jingle, eine neue Rubrik. Und die heißt wie folgt. Crosskick des Tages. Ja, Crosskick ist russisch für Querpass. Und den werden wir öfter spielen, wenn wir kuriose Themen haben, wenn wir was entdecken, wenn wir Lustiges haben. Und in diesem Fall war es eben ein Tweet von Mario Basler, der geschrieben hat, mir wurde gerade am Telefon ein Trainerjob für die WM angeboten, habe abgesagt und aufgelegt, kam mir Spanisch vor. Super Mario, wie er leibt und lebt. Also Mario Basler wird es nicht. Beruhigt euch wieder. Inzwischen wissen wir, wer es stattdessen wird. Es ist kein geringerer als Fernando Hierro. Großer Name im Weltfußball, allerdings bislang eher als Spieler berühmt. Seine Trainerlaufbahn ist eher dürftig, möchte ich sagen. Du hast dich mal umgeschaut. Was hat er bislang vorzuweisen? Also als Trainer war er zuletzt tatsächlich tätig bei, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Real Oviedo in der zweiten spanischen Liga. Davor war er Co-Trainer von Ancelotti immerhin bei Real Madrid. Das ist aber auch schon ein bisschen her. Und zuletzt war er Spaniens Sportdirektor, also von der Nationalmannschaft. Ja. Ist jetzt die Frage, wie gut er geeignet ist für diesen großen Club. Die nötige Aura bringt er vielleicht mit, würde ich sagen. Also er hat nicht für diesen großen Club, sondern für die Nationalmannschaft natürlich. Er hat als Spieler mit Real Madrid riesige Erfolge gefeiert, ist da auch so eine Art Club-Legende und genießt sicherlich hohes Ansehen. Aber ob er es schafft, jetzt aus dieser Situation quasi den einen der Mitfavoriten wirklich Richtung Finale zu führen, das wage ich zu bezweifeln. Ja, Spanien Mitfavorit hin oder her. Wir haben selber einen in diesem Land, nämlich unsere eigene Nationalmannschaft. Wie schon angekündigt, unser Kollege Jörn Mein ist vor Ort in Russland, wird uns hoffentlich ein paar Eindrücke aus Russland liefern können. Jörn, wie steht es denn um die deutsche Nationalmannschaft? Ja, also jetzt unter den neuen Vorzeichen, wenn man sieht, was so bei den Spaniern los ist, muss man ja sagen, eigentlich ist alles in Butter. Die Affäre um Mesut Özil und Ilkay Gündogan, die schwelt zwar immer noch so ein bisschen, aber die ist im Vergleich zu so einem Trainerverlust natürlich irgendwie Pipifax. Heute gab es nochmal eine Pressekonferenz mit Joachim Löw, der hat sich auch sehr verwundert gezeigt über die Entlassung von seinem Kollegen und sagt über das eigene Wirken, alles soweit okay. Die Unterkunft, das ist aber auch schon vorher durchgesickert, mal ist jetzt nicht so ein Prachtding wie hier im Grunewald 2006 vielleicht in Berlin oder das Campo Bahia in Brasilien, sondern eher so ein funktionaler Bau. Löw hat heute gesagt, wir haben hier den Charme einer guten alten Sportschule. Na gut. Ja. Ist ja nicht das Schlechteste. Ja, sie sind ja auch nicht zum Urlaub machen da, sondern zum Arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass der Teammanager Oliver Bierhoff sich wieder jede Menge hat einfallen lassen, damit den Jungs nicht langweilig wird. Also die Zeiten, als es nicht mal Fernseher auf den Zimmern gab, die sind, glaube ich, sehr, sehr lang vorbei. Die sind vorbei. Ja, schlicht gehalten ist vielleicht nicht verkehrt, auch wenn das Campo Bahia natürlich etwas sehr Besonderes war in Brasilien. Wie ist denn deine Erwartungshaltung eigentlich? Was traust du den Deutschen zu? Ach, schon so ziemlich alles. Die Mischung finde ich schon gut. Du hast immer noch genügend Stützen aus der Weltmeistermannschaft dabei, hast eine softe Erneuerung hinbekommen. Aber man muss auch sagen, die letzten Tests waren jetzt nicht gerade so, dass man in Euphorie ausgebrochen ist. Trotzdem glaube ich, ist vieles möglich. Aber es greifen halt die Turnierweisheiten wie immer. Man muss halbwegs vernünftig durch die Gruppenphase kommen. Darf sich danach keinen Stolperer leisten, sondern muss so ein bisschen den Turnier-Vibe finden. Das haben auch die etablierteren Kräfte wie Thomas Müller, Toni Kroos, Mats Hummels immer wieder betont. Ja, wir müssen da einfach so einen Spirit entwickeln. Wenn das gelingt, ist, glaube ich, vieles möglich. Ja, ich denke, sehen werden wir das am Sonntag, wenn es gegen Mexiko geht. Das Turnier startet morgen mit dem Gastgeber Russland um 17 Uhr in Moskau. Anpfiff ist im Luzhniki-Stadion. Von den Russen selber erwarte ich nicht so viel. Darauf muss ich noch mal ein bisschen Russisch Brot. Darauf erstmal ein Russisch Brot. Ja, und noch einer, der sich geäußert hat zu diesem Turnier, ist Herthas Trainer Pal Dardai. So ist es. Da müssen wir an dieser Stelle kurz Werbung in eigener Sache machen. Wir haben eine exklusive WM-Kolumne mit Pal. Einmal pro Woche wird er bei uns in der Morgenpost über das Turnier schreiben. Und die erste Kolumne erscheint am heutigen Donnerstag. Deswegen ein Gang zum Zeitungskiosk lohnt sich heute ganz besonders. Er hat seinen Favoriten Nummer 1 genannt. Das ist nicht Deutschland, das ist nicht Spanien, das ist nicht Frankreich, sondern Brasilien. Fand ich für einen Bundesliga-Trainer bemerkenswert. Dein Tipp für das erste Spiel morgen? Russland-Saudi-Arabien. Heute Abend, so ist es. Russland-Saudi-Arabien, ja, die Saudis haben natürlich gegen Deutschland ordentlich Selbstvertrauen jetzt getankt. Fahren mit ganz, ganz breiter Brust nach Russland, glaube ich. Die Russen stehen unter Druck. Ich glaube, es wird ein rassiges 2:2. Okay. Also ich glaube, die Russen werden sich die Butter nicht vom russisch Brot nehmen lassen. So, damit das sind 50 Cent in die Witzekasse und das ist auch die Einführung des Phrasenschweins. Das endet unserer ersten Podcast-Folge heute. Wir sind in Minute 11 angekommen. Das war's. Yannick, mir war es schon jetzt ein Fest. Liebe Hörer, wir hören uns morgen. Wir verabschieden uns und freuen uns. Bis dahin. Tschüss. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition.